Die Großstadt hat uns alle in den Zähnen. Man wagt kaum noch, sich nach etwas zu sehnen. Die Sehnsucht lebt, obwohl sie sich versteckt. Es ist nicht nötig, dass man sie entdeckt. Ach, lasst uns noch ein wenig davon sprechen. Ihr werdet euch dabei die Herzen brechen. Er lacht uns aus. Sie denken, dass ich was dagegen habe? Wie wär's mit Rasenbank und Elterngrab? Nur immer zu, ich habe starke Nerven. Auch Särge sind nur eine Art Konserven. Sie tun ja äußerst unerschütterlich. Das nächste Lied wird ziemlich mütterlich.